Anfang war es super toll, es war richtig gefühlvoll. Wir gingen zu zweit ins Kino, guckten den neuen Film von Tarantino. Gar nach einem Monat doch mochte ich dich immer noch. Von da an ging es abwärts, unsere Liebe trabte rückwärts. Es kommt mir vor, als wurde ich beklaut. Du hast mir den letzten Nerv geraubt. Du gehst mir auf die Eier. Was willst du denn noch hier? Ich hab dir schon so oft gesagt, es ist Schluss mit dir und mir. Deine Witze waren nur noch scheiße, sodass ich mir den Kopf zerreiße. Dein Gesicht konnte ich nicht ansehen, auch nicht dazu stehen. Gab dir noch die letzte Chance, dich wieder zu verwandeln. Sag mir doch, wie soll ich dich jetzt noch behandeln? Jetzt